Neues Jahr, neues Glück, doch warum am 1.1.? Das ist ein wenig kompliziert, aber die alten Germanen haben es sich einfach gemacht. Jedes Jahr zur Wintersonnenwende feierten sie ihr Julfest. Dumm nur, ein germanisches Jahr hatte 12 Vollmonde und war damit 11 bis 12 Tage zu kurz. Macht nichts, dachten sich die Sonnenwendler und dachten sich deswegen einfach die Rauhnächte aus. Zwischen dem 24. Dezember und 6. Januar steht einfach die Sonne still und fertig. Das war dem alten Julius, also dem Cäsar, zu blöd, weshalb er 46 vor Christus den 1. Januar als Jahresbeginn einführte, weshalb er als julianischer Kalender bekannt wurde. Also der Kalender, nicht der Cäsar. Der richtete sich nach dem Sonnenjahr mit 365 Tagen, 12 Monaten, der 7-Tage-Woche und einem Schaltjahr alle 4 Jahre. Quasi wie jetzt, denn der setzte sich mit und mit in Europa durch. Dem Gregor 13, seines Zeichens Papst, passte das nicht, denn das julianische Jahr war 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang. Die Folge war eine zunehmende Abweichung vom Sonnenlauf. Darum ließ er im Oktober 1582 10 Tage ausfallen, um sich in den Rhythmus des Sonnenjahres einzugliedern. Damit passte dann auch wieder der Frühlingsvollmond und in dessen Abhängigkeit der Ostertermin. Zudem verbesserte er die Schaltregel, die nun besagt, dass volle Jahrhunderte wie 1700, 1800, 1900 und so weiter nur dann Schaltjahre sind, wenn sie auch durch 400 teilbar sind. Das war den Protestanten allerdings völlig egal. Die lehnten den gregorianischen Kalender zunächst ab und feierten den Jahreswechsel, im Gegensatz zu den Katholiken, noch gute 100 Jahre nach alter julianischer Sitte. Das nervte wiederum Papst Innozenz XII., der 1691 den Jahresanfang verbindlich auf den 1. Januar festlegte. Fun Fact 1: Im 6. Jahrhundert berechnete ein Mönch namens Dionysius Exiguus das Geburtsjahr Jesu. Mutmaßlich war er jedoch kein Mathe-Genie, denn laut historischer Belege könnte Jesus 4 bis 7 Jahre vor dem Jahr 1 der dionysischen Chronologie geboren sein. Herzlich willkommen hier im Neujahrsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Herzlich willkommen im Jahr 2025 und damit herzlich willkommen am Anfang des 6. Jahres dieser Produktion. Ihr hört Konserve Nummer 210. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Der gute Rutsch als Neujahrswunsch geht auf das hebräische Rosh zurück, das Kopf oder Anfang bedeutet. Da hat mutmaßlich mal wieder jemand nicht richtig zugehört oder genuschelt oder es war zufällig glatt. Was weiß ich schon. Nichtsdestotrotz, 5 Jahre Konservenradio Dosenhausen. Zeit für einen Rückblick, oder? Keine Sorge, das wird nicht passieren. Wer in derartigen Erinnerungen schwelgen möchte, möge die alten Konserven nachhören. Aber es gibt trotzdem etwas Sentimentales zum Jahresanfang. Wir waren geocachen und lavalierten beim Schrittieren. Doch hört selbst. Es ist Freitag, der 27.12.2024. Nachmittags, 20 nach 3. Langsam geht die Sonne unter. Wir hatten zwischendurch mal 14,5 Grad, aber jetzt sind wir schon auf 12, irgendwas runter und es wird rapide kälter. Seit längerem mal wieder schrittieren und dabei lavalieren. Und tatsächlich sieht es so aus, als wenn auf der Standardstrecke oben bei Vossbruch eine Dose liegt. Nämlich dort, wo das Wegkreuz ist und die gestutzten Bäume stehen, oberhalb der Tennisplätze. Und da bin ich jetzt mal gespannt, denn die Dose wurde veröffentlicht und es gab direkt 2 DNFs und danach war nichts mehr. Aha. So, dann können wir jetzt ja mal gucken, ob wir das Ding eventuell finden oder eben auch nicht. Ja, die Spannung steigt. Und dann müssen wir noch an der Apotheke vorbei, weil ich habe noch ein Rezept einzulösen. Den Zettel hast du von der Apo? Schön. Dann geht es los. Ja, ich habe mal eine Flasche Wasser eingepackt für den Fall, dass ich husten muss. Das wäre nicht so toll, weil wenn du dann nichts zu trinken hast, bist du im Arsch. In meiner Situation jedenfalls. Aber ich hoffe, das wird jetzt demnächst besser. Das ist irgendwie... Ich höre das hier quietschen. Ja, ist eine ganz komische Sache. Ich werde hier wahrscheinlich ein Quietschen auf dem Mikrofon, also hier auf der Aufnahme haben. Das ist die Jacke. Ich trage hier eine Jacke und die ist für Lavalieraufnahmen absolut ungeeignet. Das ist ja mal ein Ding. Ich könnte jetzt natürlich das Mikro an mein Revers machen, aber ich weiß es auch nicht. Oder an die andere Seite, mal gucken. Das hatte ich damals, als ich mit Fasi unterwegs war, glaube ich, ne? Da hatte ich auch mal so ein Quietschen drauf. Da hatte ich auch diese Jacke an und hier in dieser seitlich oberen Tasche das Aufnahmegerät. Und das Problem ist, die Tasche, die knarzt in diesem Jackenrevers und ich kann da nichts gegen machen. Oder ich muss die ganze Zeit mit der Hand auf der Brusttasche rumlaufen. Dann knarzt es wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt das Mikro mal auf die andere Seite gemacht. Mit ein bisschen Glück funktioniert das. Und mit ein bisschen Pech eben nicht. Und dann habt ihr hier so ein Quietschen drauf. Das tut mir dann echt leid. Ich könnte natürlich auch die Aufnahme verwerfen. Wäre dann auch nicht schlimm. Ist ja nur Geocaching. Ansonsten werden hier nicht viele tolle Erkenntnisse rüberkommen. Aber hey. Aha, ja, genau. Die Holde sagt's gerade. Die ungeliebten Geschenke. Wir kommen hier gerade in Falkenhof an der Giftbox vorbei. Und da steht schon das erste Auto mit Warnblinke. Die haben da schon wahrscheinlich richtig was reingeladen oder abgeholt. Man weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Wir können ja mal einen Blick riskieren. Vielleicht ist das auch gar nicht die Jacke, sondern meine Lunge. Wer weiß das schon? Ein Tevion Aktiv-Soundsystem mit Power-Subwoofer. Ein Samsung Blu-ray 3D. Was? Ein 3D? DVD House Entertainment System. Ja, ist der Knaller. Ja, das vergessen nicht. Das ist doch dieses System, was wir auch noch im Schrank haben. Nie benutzt, ne? Mal gekauft und nie aufgebaut. Der ist größer, den Karton, den wir haben. Meinst du? Ne, der Schrank ist kleiner als die Giftbox. Das ist es. Deswegen haben die auch direkt hier geparkt. Das konnten sie nicht so weit tragen. Das ist es. Jetzt stehen hier Kölner und Gladbacher und alles Mögliche. Also wenn ich mir das jetzt überlege, die haben ja gesagt, nächstes Jahr, also in ein paar Tagen, wird hier in Lindlar die Grundsteuer B angepasst. Und die soll dann 1250, sagst du? Oder so. Oder 1250, 70, 50, das ist scheißegal. Auf jeden Fall Prozent betragen, ist der Knaller. Das heißt, in Lindlar wohnen macht dich arm. Also als Hausbesitzer. Ja, wobei, die werden das ja auf die Mieter umlegen irgendwie. Das ist jetzt nicht so, dass sich hier ein Vermieter die Grundsteuer B aufhalsen lässt und die dann bezahlt, weil er so nett ist. Das wird hier niemand tun. Mutmaßlich jetzt. Außer er ist reich. Aber wenn er reich ist, dann will er wahrscheinlich auch sein Geld vermehren, weil die Reichen sind ja meistens die, die besonders auf ihr Geld achten, sonst wären sie ja nicht reich. Deswegen, ja, nee, die werden das umlegen. Bin ich fest von überzeugt. Man belehre mich eines Besseren, aber Grundbesitz in Lindlar ist schon tralala. Aber die Jacke, die quietscht hier überall auch an Schultern. Das ist wahrscheinlich dieses, die ist ja nicht nur warm, die ist ja auch winddicht, ne? Da ist wahrscheinlich ein so ein Layer drin, der knietscht und grauscht. Das ist fürchterlich. Das ist echt schade, weil ansonsten ist die Jacke echt schön. Bitte? Ich nehme ja auf, aber ja, wenn ich nicht aufnehme, ist es schön. Die knarzt nur, wenn ich aufnehme. Ja, aufnahmebedingtes Jackengate. Oder jackenbedingtes Aufnahmegate, so. Ja, aber da ist noch nicht raus, ob die quietscht oder nicht. Und die wäre mir jetzt im Moment auch, glaube ich, zu warm. Ja, das kann ich die andere auch. Dann habe ich entweder die Regenjacke, unter der öle ich dann wie Tier und mir ist kalt. Oder ich habe dieses schöne innere, ah nee, die hat diese Westenstruktur, ne? Diese gepolsterte Steppdeckenrippen-Dingensstruktur, wo doch immer da oben im Norden diese ganzen Leute mit diesen Westen rumlaufen, so mit diesen Steppdeckendingern, die so rippenförmig abgesteckt sind, aufgepolstert mit irgendeinem, ich denke mal, so einer Kunstwolle. 2 Jahre? Das ist jetzt der Trick. Wenn sie jetzt im Schrank nicht auseinanderfällt, dann ist es eine gute Qualität. Ja, sie ist lichtgeschützt, bei einer halbwegs konstanten Temperatur und mottenfrei. Ja, ich hätte ja auch die andere Jacke anziehen können, die ich immer anziehe, also die noch gut ist heute. Also die knarzt nicht. Da fällt immer nur irgendwann so ein Stück ab. Scheint hier eine beliebte Hundestrecke zu sein. So mit Hunden auf dem Maisfeld. So, die Lokation ist in Sicht. Noch 200 Meter oder so. Die DNFler innen sind eigentlich recht bekannt und auch recht versiert. Den hätte ich also zugetraut, die Dose zu finden, wenn sie denn da ist. Aber wer weiß. Noch bin ich 834 Meter entfernt. Das ist jetzt noch nicht so der Knaller. Ich mach mal WLAN an, vielleicht wird es dann besser. Also er zeigt hier auf die Seite. Sagt 2. Die haben ja gesagt, Terrain 2, 3. Also Difficulty 3, Terrain 2. Ne, D3, T2. Genau, small. 1 Meter. Gut. Also, wenn es 1 Meter ist, hier, die werden es ja wohl nicht oben drauf geworfen haben, ne? Hoffe ich. Ja, ganz oben drauf, weil das wäre mehr. So, jetzt gibt es noch hier diesen Absatz hier vorne drauf. Eventuell. Man müsste mal vielleicht auf den Hint gucken. Also, da sehe ich aber von hier direkt auch nichts. Ja, ich denke, die ist auch einfach ein bisschen. Möglicherweise. Aber T2, also. Nee, das ist Gefrickel hier. Mal gucken, was es denn hingibt. Bitte nehmt auf dieser Strecke eure Hundehaufen mit. Es stehen genug Mülleimer zur Verfügung. Das ist der Hinweis. Das könnte ja bedeuten Mülleimer. Nee, aber das ist ein Hinweis. Und das ist aber eigentlich ein blödsinniger Hinweis. Hundehaufen mit. Das ist eine normale, also eine Bitte. Vielleicht ist es ja ein Kunsthundehaufen. Weißt du? Ja. Aber ich werde jetzt hier nicht in jedem Hundehaufen rumwühlen. In der Hoffnung, dass er aus Plaste ist oder so. Hier liegt eine Radkappe. Aber es sieht nicht aus, als wäre es da drunter. Ist ja hier echt ziemlich zusammengemurkst. Und schlimm. Hier liegt ein Ast und daneben liegt ein bisschen Rinde. Daneben. Aber so wirklich. Ja, und small, das kann natürlich auch ein Paddling sein, wo wieder einer nicht geschnallt hat, was er denn da hat, ne? Ist alles möglich. Höllebäm. Auf jeden Fall haben hier welche gesucht. So suchspurtechnisch geht hier richtig was ab. Tja, nun. Also da muss man schon mal so eine Stange mitnehmen, glaube ich. So eine Prokelstange, ohne die wird es nicht gehen. Ich würde hier auch jetzt nicht irgend so ein Stück Ast. Da hast du wahrscheinlich direkt den Hundeurin an der Hand. Tja, nee, 1000 Möglichkeiten. Wie gesagt, da braucht man mal eine Suchstange. Oder man geht nachts mit einer Taschenlampe, da sieht man mehr als jetzt hier bei dem Licht. Aber das kann ja unter dem Laub hier, das kann ja alles sein, das kann ja überall sein. Da habe ich nicht wirklich Lust. Und im Moment ist ja auch ziemlich viel los. Ja, denke ich auch. Das wird hier schon zusammengesucht werden. Und wenn der Erstfund da ist, dann kann man ja immer noch gucken gehen, weil da weiß man ja, dass da was ist. Nö, genauso da diese Plaste, die da liegt. Da wird es auch nicht drunter sein, da vorne. Da diese Lampe, dieser Scheinwerfer, der halbe. Das ist der, das Schlüsseltresor. Ach so. Von dem die gesprochen haben. Also meinst du, der Schlüsseltresor ist der Cache gewesen? Nee, auch nicht. Ja, ja. Ja, genau. Schon länger da. Ja. Ja, es ist alles Ranz. Aber das hier hinzulegen ist natürlich auch so eher mäh, ne? Gerade wegen dem Kreuz. Ja, kleiner DNF aller guten Dinge sind 3. Ja. Überhaupt schon was? Oder sollte auch nur eine Koordinate wieder Ja, ach, ich kann ja in meiner bekannt liebenswürdigen Art mal was schreiben. Auf jeden Fall ist die Stelle ungeeignet, Punkt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass da ein echter Small liegt, weil den da einfach mal so zu verstecken, wenn man vielleicht, wenn man da vielleicht ein bisschen buddelt. Gut, man könnte ihn natürlich unter dem Fuß der Bank verstecken, aber dann, ich weiß es nicht. Nee, es ist alles total schlammig. Also, wie gesagt, ich meine, wir reden hier vom Geocaching, ne? Und wenn du an Wegkreuz oder anders, wir wissen ja, wenn du irgendwo einen Mauerrest hast, den du loswerden willst, leg da einen Geocache hin, sag, es ist ein Nano, dauert kein halbes Jahr, ist die Mauer weg. Ne, genau, bitte vorsichtig sein. Ganz wichtig, zack, ist die Mauer weg. Das funktioniert immer. So, und jetzt hier an so einem alten Wegkreuz eine Dose hinschmeißen, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich eine suboptimale Idee. Nee. Ich gehe auch davon aus, dass der da nicht lange bleibt. Wenn er da überhaupt ist. Oder noch ist. Man weiß es ja nicht. Nee, aber das ist denkbar ungeeignet. Ich glaube, ich schreibe da mal ein N.A. Ne, da müsste man vielleicht mal bei schauen. Mal so eine kleine kritische Stimme. Mal gucken. Ah, da fährt die Polizei. Warum fährt denn hier die Polizei? Im Ort. Ist wieder was los? Oder haben sie ein neues Auto und müssen mal ausprobieren? Ein bisschen. Ich meine, was bitte soll hier passieren? Das ist ein Ort mit einer ewig hohen Grundsteuer demnächst. Und in so Orten mit ewig hoher Grundsteuer, da hält sich doch kaum jemand auf. Da ist doch nichts zu holen. Die Leute haben doch nichts. Weißt du, die haben ihr Häuschen, dann gehen sie arbeiten und dann zahlen sie Grundsteuer, plötzlich verarmt. So sieht's doch aus. Haben sie hier dieses Glasfaser verlegt? Hier war wahrscheinlich echt los verlegt. Ja, guck mal, wie das hier aussieht. Der ganze Bürgersteig ist jetzt... Oh Mann. Ja, damit der Glasfaser ist auch so ein Ding. Das ist jetzt über ein Jahr her, dass der Mitarbeiter von der Telekommunikationsgesellschaft da war und meinte, wollen Sie denn nicht Glasfaser haben? Ihr erinnert euch. Und dann sagte der ja, im Juni. Und als ich dann noch wegen irgendeiner Sache anrief, am selben Tag noch, meinte die Dame der Telekommunikationshotline, ja, im Dezember. Aha, der ist ja dann, heute ist der 27, 29, 31, 4 Tagen rum. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass bei uns jetzt noch irgendeiner kommt und Glasfaser verlegt. Also war es das dann schon wieder. Ich bin sowieso gespannt, wie sie es machen, weil ich habe ja zwei, also mehr oder weniger wir, haben ja zwei Telefonanschlüsse. Und für einen habe ich Glasfaser beantragt und für den anderen nicht. Das heißt, der andere bleibt auf VDSL aus Gründen, falls die irgendwas verbocken oder das mit der Glasfaser anfangs mal nicht funktioniert, dann habe ich ja noch die zweite 100er Leitung, auf der man dann ja noch ein bisschen was machen kann, bis der Rest in Ordnung ist. Und dann könnte man theoretisch die andere Nummer ja auf die Glasfaserleitung legen und dann ginge das alles, ne? So, das ist soweit der Plan. Jetzt sind sie ja drauf und dran und sagen, wenn wir Glasfaser verlegen, also nach dem Glasfaser verlegen, da ziehen wir das ganze Kupferzeug zurück, was sie ja in meinem Fall nicht machen können. Weil es ist ja eine Kupferleitung mit ganz vielen Adern und die wird ja noch gebraucht, also zumindest zwei Adern davon. Ja, schwierig. Da bin ich ohnehin mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Aber wenn ja ganz Deutschland demnächst kein Kupfer mehr hat, dann müssen sie ja zwangsweise auch die Leute, die jetzt keine Glasfaser haben wollen, da anschließen oder bei denen dann, weil sie nicht mehr an die Straße wollen, das Ganze über Funk regeln. Weil ansonsten funktioniert das ja nicht mit der Digitalisierung hier so toll. Also schauen wir mal. Alles nicht so einfach. Und dann habe ich jetzt gelesen, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das natürlich auch so ein Jahresend-Hoax, man weiß es ja nie. Microsoft hat ja gesagt, so Ende nächsten Jahres, im Oktober, hat sich das ja mit Windows 10 erledigt, gibt es keinen Support mehr und nichts. Und zuerst, glaube ich, sollten nur Firmen die Möglichkeit haben, gegen Entgelt, der erste Cabrio-Fahrer oder der letzte, ja, ist ja heute warm, da kann man ja Cabrio fahren, können Firmen gegen Entgelt noch ein weiteres Jahr Support bekommen. Und das wollen sie jetzt auch für Privatleute aufbohren. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann natürlich auch falsch sein. Das kostet dann $30 und für $30 kriegst du dann ein Jahr Windows 10 weiter. Dann ist ja vielleicht mein alter Rechner doch noch nicht so Schrott. Also für $30, ich meine, $30 ist ja auch die Quote für Geocaching, ne? Meine ich doch. Ja, ja, pro Rechner, denke ich mal, ne? Das wird dann pro Rechner, also pro Lizenz sein, weil die machen das ja nicht für einen Haushalt. Und das ist dann wahrscheinlich auch auf die Lizenznummer zugeschnitten, dass du das nicht auf einen anderen Rechner tun kannst. Oder wir müssen dafür sorgen, dass alle Rechner dieselbe Lizenznummer haben. Aber da reicht meine Kenntnis nicht für aus. Aber ich kenne einen, der das möglicherweise hinkriegen könnte. Müsste ich mal mit dem drüber reden. Nee, wir bescheißen ja nicht. $30. Ich meine, man kann ja mal drüber nachdenken. Wenn das hier so weitergeht, dann ist ja der Dollar demnächst nichts mehr wert. Weißt du? Und dann kriegst du halt den Support für 2 € oder so. Man weiß das alles ja nicht, wie sich das jetzt hier auf der Welt... Genau. Trotzdem werde ich auf irgendeinen alten Lappy dann schon mal Linux packen. Oder ich hole mir ganz entspannt einen Mac. Die Dinger haben keinen Charme, ne? Also ein Leichenwagen als Minivan hat keinen Charme mehr. Früher die alten, die langen Kombis, die hatten noch was. Aber, also sollte mit mir mal was sein, ne? Und Leichenwagen, dann bitte vorher fragen, habt ihr noch so einen schönen alten Kombi so für Sarg rein? Weil die müssen mich ja erstmal zum Kremieren oder irgendwo hinfahren. Oder zur Gerichtsmediziner, weiß der Geier wohin. Aber dann bitte nicht in so einem, wenn da einer kommt, ja, ich hab so einen Van. Nein, nicht im Büsschen. Entweder ein schöner alter Kombi oder nicht. So machen wir das. Alles andere hat keinen Sinn. Hallo. Was ist heute, 28. Ja, ne? Es ist Samstag, der 28.12.2024. Wir befinden uns auf dem Brungerst. Und weil wir ja gestern schon eine Einleitung gemacht haben, musste ich ja jetzt nicht hechelnd den Berg hinauf nochmal ewig lange labern. Hier ist eine Schutzhütte, die relativ einzige. Und wir haben uns überlegt, da wir ja gestern den DNF hatten, wo ich dann auch tatsächlich der Reviewer sollte da doch mal drüber gucken, Log geschrieben habe, weil diese Lokation im Lindlarer Denkmalregister eingetragen ist. Also im Endeffekt treffen hier zwei aufeinander. Das Wegkreuz, das ist ein Baudenkmal. Die beiden Linden scheinen ein Naturdenkmal zu sein. Insofern lag ich ja da vielleicht gar nicht so falsch. Nichtsdestotrotz sollte da vielleicht mal jemand drüber gucken, weil es könnte ja sein, dass da keiner drüber nachgedacht hat und dass es da auch keine Erlaubnis für gibt. Vielleicht will aber auch Lindler explizit, dass da eine Dose liegt. Ach, ja, und hier hinter dieser Hütte, da ist dann die offizielle Toilette. Ist ja kiloweise Tempozeug. Ja, und hier wollte ich ja diesen OC-Only legen. Wo tue ich den Paddling denn jetzt hin? Weiß ich. Ja, schön ist es nicht. Ich könnte natürlich jetzt das Ding hier oben auf Dach tun, also hier in der Nähe vom Dach. Hier gucken überall schon Schrauben raus. Aber das könnte man da sehen, von der Rückseite hingehen. Da fällt da wahrscheinlich den Leuten die Packen auf den Kopf. Also ein schöner Ort ist das nicht. Ich glaube, ich werde diesen Ort nicht nehmen. Ich meine, man hätte hier natürlich eine Lokbank. Man hätte hier auch einen Tisch. Wobei ich weiß nicht, wie lange dieser Tisch hier noch steht. Weil der Fuß, der ist ja komplett abgefault. Man könnte jetzt natürlich irgendwo daneben gehen. Oder hier an der Säule was machen. Oder da unten wo. Aber ich weiß es nicht, ehrlich. Wenn das dann hier ein bisschen windet, dann ist hier richtig Sauerei. Unter Mülleimer möglicherweise. Nee, gefällt mir nicht. Man könnte jetzt natürlich eine Halterung unter diesen Tisch schrauben. Ja, man soll nichts irgendwo dran schrauben, was einem nicht gehört. Aber das könnte diesen Tisch höchstens noch stabilisieren. Aber nein, ich glaube, das ist nicht die Lokation, wo ein Cache hin sollte. Bin sehr unbegeistert, obwohl er hier ein Notfallstandort ist. 05-8654-1GM. Aber nee, ich glaube, das lassen wir. Wir ziehen mal weiter. Wir finden bestimmt einen besseren Ort. Ein bisschen weiter oben, denke ich so. Ich mache hier mal aus. Moin. Du wirst lachen. Ich hätte nicht mal in Frage gestellt, dass die genau hier sind, weil in der Regel ist man da, wo man ist. Nee. Also wenn ich irgendwo stehe und ich sage mir so, ich bin gerade hier, dann bin ich hier. Zumindest in diesem Zeitstrahl. Man weiß natürlich nicht, ob in einem anderen Zeitstrahl das hier auch das hier ist und nicht das dort. Das dort? Wieso ist nicht das nichts? Dann ist man im Dort. Vielleicht bin ich nicht im Hier, sondern im Dort. Ja. Gab es nicht mal einen Kescher, der hieß Dortelweil? Vielleicht hieß der ja so, weil Hirtelweil ihm nicht gefallen hat. Vielleicht hat das aber auch mit der einen, oder vielleicht hat aber auch das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur unterzuckert und rede wirr. Könnte ja auch sein. Es geht auch bei Überzuckern. Neues Jahr, neues Wirr. Ja, demnächst. Ich übe schon mal. Ja, das ist die Zeit zwischen den Jahren. Du meinst, das sind die Rauhnächte? Ja, es ist ja auch überall raureif. Aber da ich das ja eingangs erklärt habe mit den Rauhnächten, kurz und knapp, wissen die HörerInnen ja jetzt Bescheid. Wir könnten das natürlich an dicken Herrgott legen, ne? Also nicht direkt dran, weil der dicke Herrgott ist mit Sicherheit ja ein Denkmal. Aber ansonsten ginge das doch, finde ich. Oder in die Arbeiterhütte des Steinhauer Pfads. Die ehemalige Station. Ja. Wir hoffen, dass die OZler nicht wie die Dezember sind. Vorsichtig suchen. Wir haben mal eine Hütte. Die ist ja seit 1700 und da. Oder 1800 und. Und da war ja mal ein Geocache. Naja. Also eine Station. Vor 25 Jahren. Nee, vor 20. Ja. Nein, vor 18. Ich muss sagen. Wir kommen ja dieses Jahr. Nee, wobei. Wir sind bei 25. Dann vor 23 Jahren. Wurde sie gelegt? Ja. Und vor 20? Nee. Vor 15 weg. Guck mal. Siehst du den dicken Herrgott? Das wäre doch ein schöner Name. In Sichtweite des dicken Herrgotts. Hier vorne ist, man soll das ja nicht in die Nähe einer jagdlichen Einrichtung legen. Aber bei Open Caching ist es ja eigentlich egal, ne? Ist ja ein OC only. Ja, wir gehen jetzt da ein Stückchen runter und dann platzieren wir den. In Sichtweite des dicken Herrgotts. Ganz einfach. Das ist easy, das kann man gut machen. Und ich weiß auch schon wo, weil da ist nämlich eine Lokbank in der Nähe. Die könnte man gut nehmen, da kann man dann sitzen und in Ruhe den Paddling aufschrauben. Und wenn man sich hinstellt, sieht man den dicken Herrgott. Geil, oder? Das ist doch super, das machen wir. Hier gehen auch viele Muggel her, das ist eine ideale Stelle eigentlich. Alternative, ne? Das wäre doch, hallo. Wobei ich mir jetzt vorstellen kann, dass ich dahinter genau das finde, was ich eigentlich nicht suche. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also ich denke, das ist hier doch sehr hübsch. Ist doch hier quasi ideal, das hier unten, da einfach dahin, auch hier ein bisschen, du sollst nicht immer M kaufen, ja. Kauf L. Stehen drei oder wie viele Pakete oben? M, ja. L. Sicher? Im Regal drüber, natürlich. Echt? Wahnsinn, halt mal die Trinkeflasche. Zu viel. Auch zu tief. Hingeschmissen. Und nun Koordinaten. Ja, dann liegt er dann da, ne? Nein. Was denn jetzt? Ich habe einen falschen Knopf. Ja, was drückst du auch auf Knöpfe? So. Ja. In Sichtweite des dicken Herrgotts. Jetzt wird es aber windig. Ja, es wird frostig. Ja. Jetzt zieht die Kälte hoch. Thermik am Wald. Ah, wenn wir hier gleich aus dem Stück raus sind, kommt die Sonne ja wieder. Ja. Es ist Sonntag, der mutmaßlich 29.12. Ich weiß es gar nicht. Ist der 29.? Morgen 30, 31, keine Ahnung. Doch Mittwoch ist der 1., ne? Genau, dann passt das. Es ist Sonntag, der 29.12.2024. Ich habe gerade Brötchen geholt und ich fahre jetzt. Ja, ich bin mit dem Auto unterwegs, denn gestern ist es passiert. Ich erzählte ja davon, dass ich diesen OC-Only-Cache legen wollte. Und ich hatte die Koordinaten ausgemessen und die Welt war eigentlich in Ordnung. Und dann stellte ich fest, oder beziehungsweise wir gingen dann daher, irgendwo eine Straße. Und tatsächlich war da eine neue Leitplanke. Und sofort kam mir der alte Dosenfischer-Song in den Sinn. Schau doch mal, wie schön, eine Leitplanke, Leitplanke. Wirf schon, rundrum sind Magneten, das hält schon, oder so ähnlich. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Tribute, eine Leitplanke, leg doch nochmal einen Leitplanken-Cache mit einem Mikro. Also quasi einer Filmdose, beziehungsweise einer Filmdose ähnlichen Behältnis. Größe ist ungefähr dieselbe. Ja, und da fahre ich jetzt hin, um die Koordinaten einzumessen, die Dose hinzulegen und zu hoffen, dass alles gut wird. Dass da nichts liegt. Theoretisch sollte da nichts sein, weil man kennt sich ja hier eigentlich aus in der Homezone. Aber echt, die ist richtig schön neu. Die kann da erst maximal ein paar Wochen liegen. Ja, das sind so die Gründe, warum man Dosen nicht überhaupt. Ich lege meistens ja zum Jahresende irgendwas. Vielleicht, weil ich da am meisten Zeit oder Langeweile habe. Ich weiß auch nicht. Wir müssen nachher mal gucken. Der von letztem Jahr unter der Brücke in Linde, den hat ja wieder irgendwer nicht gefunden und dann ist die Weinerei recht groß gewesen. Schauen wir mal. Boah, es ist extrem nebelig. Man sieht nicht viel. Aber naja, da ist sie auch schon. Diese herrliche Leitplanke. Wunderschön ist sie. Richtig schön neu. Das ist da, wo neulich die ganzen... Ich nehme hier oben mal den Parkplatz und dann gehe ich zu Fuß. Das machen wir. Wo die ganzen Barken standen. Von der die eine dann irgendwo in der Landschaft gelegen hat. Was steht hier? Parken Montag, bla bla bla, verboten. Na, schauen wir mal. Heute dürfte hier nicht viel los sein. So. Ja. Was haben wir denn? Das Handy zum Einmessen. Die Dose. Weil wichtig. Parking ist dabei. Was steht denn hier? Parken verboten, Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Parken nur Betriebsangehörige. Aha. Ich bin jetzt nicht betriebsangehörig, aber ich bin ja auch gleich wieder weg. Ich bin ja sowas von gespannt. Leute. So, mal alles anmachen, dass wir hier auch Netz kriegen. Firefox an. Standort GPS wählen. Jacke zumachen, der Nebel kommt runter. Und Nebel, der runterkommt, ist natürlich scheiße. Das will man nicht. Aber machst du ja nichts dran. Es nieselt hässlich vor sich hin. Naja, mal gucken. Dann haben wir hier die Leuchtnetzidose. Ach, es wird kompliziert. So, hier ist die Leitplanke. Und was haben die denn da für Träger reingemacht? Die haben hier richtig dicke Dinger reingerammt. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Naja, da ist er auch schon. An der Leitplanke. Wollen wir eben einmessen. Schau doch mal, wie schön eine Leitplanke, Leitplanke. Ja, die Dosenfischer, unvergessen. Aber hey, das ist eine niegelnagelneue, richtig schöne Leitplanke. Meine Fresse. Da muss eine Dose hin, das ist eine ganz klare Sache. Alles andere hat ja überhaupt keinen Sinn. Hier kann man ja nicht ohne, also das muss. Das ist ganz wichtig. Ich würde die am liebsten noch an eine andere Stelle legen, aber da kommt man jetzt leider nicht hin, weil hier ist abgezäunt. Tja, ich kann natürlich jetzt hier einmal lang gehen. Aber die haben mir richtige Träger reingekloppt, damit ja kein Fahrzeug zu nah an die Steinbruchabbruchkante fährt. Das ist es. Da haben die hier richtig Träger reingerammt. Unüblich eigentlich. Und weil das so ist und es nicht die üblichen Träger sind, ist es ein bisschen kompliziert. Aber hey, egal. Das passt schon. Die wandert sowieso ein bisschen hier an dieser Planke, die Dose. Das ist ja normal, dass eine Dose an einer Leitplanke wandert. Ich meine, warum auch nicht? Auf jeden Fall hat man von hier eine schöne Aussicht. Das schreibe ich aber nicht ins Listing, weil das wäre ja dumm. Blöd ist aber, wenn man von hier kommt, sieht man das sofort. Kann man nicht machen. Ich könnte versuchen. Besser ist hier. Jetzt kommt da sogar jemand mit dem Auto. Und Blinkelicht. Der salzt die Straße, das ist der Winterdienst. Unglaublich. Ja, Knaller. Aber ist so. Da hätte ich ja jetzt nicht mitgerechnet, aber okay. 12 Satelliten, na, das wird ja ungefähr hinkommen. Ja, haben wir es doch. Eine herzallerliebst schöne neue Leitplanke. Knaller. Aber ja, wir haben Minustemperaturen, der Nebel kommt rund, das könnte glatt werden. Und da fährt tatsächlich auf so einer Nebenstraße hier der Streuwagen. Und dann wollen die nicht, dass man da parkt. Das ist eigentlich schade. Echt schade, dass man da nicht parken darf. Was soll denn das? Soll man weiter hochfahren? Weißt du, da machen die hier schon extra diesen Steinhauerpfad. Aber gut, es ist halt ein Parkplatz, der unter der Woche nicht für die Leute ist. Da müssen die Leute eben am Wochenende kommen. Oder hier am Rand parken. Ja, soweit zum morgendlichen Fahrt und zur Kaschlege. Jetzt habe ich da oben ja zwei Dosen liegen, ne? Einmal diesen OC-Only-Cache und die Leitplankmöglichkeit. Was ich jetzt selbstverständlich noch machen muss, ist die Listings anlegen. Versteht sich ja von selber. Und dann warten wir aufs Review. Bei OC-Only nicht, das kann man ja dann relativ fix selber machen. Aber bei GC kann das ja bis zu 7 Tagen dauern. Jetzt ist Weihnachtszeit, also ich mutmaße mal, das wird vielleicht dieses Jahr nichts mehr geben. Wobei, vielleicht sind ja viele Leute zufällig in den Ferien und die Reviewer haben Langeweile, nichts zu tun, die Hamster sind fleißig und es klappt doch. Aber zuerst lesen wir doch mal die E-Mails, denn tatsächlich hat sich in Sachen dieses Caches, den ich bemängelt habe, was getan. Der Owner schrieb auf mein Log, dass der Cache möglicherweise die Aufmerksamkeit des Reviewers benötigt, dass er am 26.12. vor Ort gewesen war, der Cache wäre noch da gewesen, am 28. war er vormittags nochmal da, der Cache war immer noch da, der Hinweis sei ein Hinweis und natürlich sollte man aufpassen, wo man hintritt und das Denkmal und die Bäume müssen nicht beklettert, zerrupft oder sonst was werden. Einen Tag später, am 29.12., hat sich dann der zuständige Reviewer gemeldet. Der hat sich also den Cache bzw. das Listing angesehen und sieht keinen sofortigen Handlungsbedarf, weil der Cache vor Ort ist. Weil Reviewer überprüfen nicht die Cache-Qualität oder Cache-Verstecke. Aha. Also sollten Schäden am Versteckort entstehen, würde das die Sachlage ändern, was aber aktuell nicht vorliegt. Ja, früher, TM, war das, glaube ich, mal anders. Da hat man in der Nähe von Denkmälern oder so die Sache ein bisschen kritischer beäugt. Ist ja schön, wenn man sich da mal neu einnorden kann. Und offenbar war ich da ja wohl zu kritisch. Aber gut, soll mir ja recht sein. Bislang war es ja immer so, dass an Stellen, wo eine Duldung vorausgesetzt werden konnte, also eine Duldung durch einen Eigentümer oder einen Besitzer, dass da nicht groß nach der Erlaubnis gefragt wurde. Aber wenn es um Denkmäler oder ähnliche Stellen ging, da fragte man dann unter Umständen schon. Zumindest ist mir das in der Vergangenheit so bekannt geworden. Wenn das heute nicht mehr so sein sollte, hey, why not? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt eine Stelle ist, die Gemeinde hier gerne beschädigt sähe. Das Problem, was hier ist, aufgrund der ganzen Leute, die da oben eben immer sind, egal ob jetzt Jugendliche oder sonstige, da ist schon viel Schindluder getrieben worden. Das Kreuz ist schon beschädigt worden, da sind schon rechtsradikale Zeichen drauf graviert worden. Wenn da jetzt eine Dose liegt, könnte natürlich dieser Verdacht aufkommen, Geocacher, aber gut. Das waren so Gedanken, die hatte man früher, die sind wohl heutzutage nicht mehr so und dann ist das ja auch in Ordnung. Wie gesagt, dann war ich wohl zu kritisch und dann werde ich mir das zukünftig schenken. Obwohl eigentlich, man kann ja mal was sagen, ne? Muss ja nicht richtig liegen. Aber ich bin immer noch der Ansicht, man deckt den Brunnen ab, bevor das Kind drin liegt, als nachher rumzuheulen. Deswegen, ja, Schwamm drüber. Alles schicki, dann werde ich mal irgendwann gucken, ob ich dieses Döschen noch finde. Aber heute gehen wir dann erstmal nach Linde und gucken, ob die Dose da ist. Ja, dann werde ich jetzt mal die Listings anlegen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es waren 18. 18 Minuten. Ich habe um 10.23 Uhr das Listing übermittelt und um 10.41 Uhr wurde es vom Erklärzwerg gepublished. Recht herzlichen Dank dafür. 18 Minuten. Ja, das nenne ich mal eine Zeit. Schön. Dann liegen jetzt am Brungers zwei neue Dosen, eine OC-Only, eine GC-Only, ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wer den Erstfund macht. Und jetzt kann ich mich ja in Ruhe dem Döschen in Linde an der letzten Brücke widmen. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Das wird dieses Mal schon eine recht Geocaching-lastige Konserve. Naja, dafür, dass wir das jetzt lange nicht hatten und dass ich nur recht selten Geocaching-Content habe, kommen die anderen dann auch mal auf ihre Kosten. Es ist immer noch der Sonntag, der 29.12.2024. Ich befinde mich auf der Trasse an der letzten Brücke, Bahnhof Linde. Der Cache ist da. Hurra, hurra. Genau da, wo er sein sollte, auch nicht schwierig zu finden. Also allen Unkenrufen zum Trotz. Mich erreichten da ja Nachrichten, dass dieser einfach zu findende Traddi nicht da sein sollte. Aber gut, alles ist schick. Dann kann es ja auch hier weitergehen. So, wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher zum Bahnhof, weil ich will noch ein Foto von der Eisenbahn machen, aber im oberen Bereich sind lauter Äste. Gucken, ob das hier unten halbwegs vernünftig klappt. Sieht ganz gut aus. Weil die kann man hier am besten im Winter fotografieren. Und da sieht man den desaströsen Zustand auch am besten von dem guten Stück. Leider, leider ist das so. Ja, und leider steht ein Baum daneben, aber okay. Ist nun mal so. So, tatsächlich sind wir ja in der Weihnachtszeit diese Trasse gar nicht gegangen. Und auf dem Weg runter heute haben wir uns dann überlegt, na, ob da wohl Tännchen geschmückt sind, man weiß es gar nicht. Weil das ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass da so die ein oder andere Tanne festlich geschmückt war am Trassenrand. In einem Jahr waren es sogar vier, wage ich mich zu erinnern. Erinnerungen sind ja auch immer so ein bisschen vage. Aber ja, heute waren wir dann auch runtergegangen, stellt sich raus, zwei Stück. Zwei Stück wurden geschmückt, eine links, eine rechts. Obwohl, naja, die eine ist eine richtig schöne Tanne, die andere ist eher so ein Nadelbusch, aber gut, hat sich jemand Gedanken gemacht, scheint aber auch in beiden Fällen dieselbe Person gewesen zu sein, weil das ein oder andere Anhängsel scheint aus demselben Sortiment zu sein und nicht gerade aktuell. Naja, aber dann haben wir auch diesen Fakt wieder gecheckt, dass der Cache noch da ist, erwähnte ich ja bereits. Und dann kann ich hier ganz in Ruhe abschalten. Ich könnte mal eben gucken, ob möglicherweise unter Umständen vielleicht, was ich wollte, war einmal Netz an. Haha! Oh, oh, oh! Es geht los. Oh, aber ganz viel. Das will ich doch gar nicht, Leute. Ich möchte ja einmal gucken, ob mittlerweile ein FTF geschehen ist. Jetzt klicke ich da mal hin. Aha, Cache. Was ist denn das für eine Parkkoordinate? Die erscheint mir aber eher schwierig. Wie auch immer. Also, da, Beschreibung, Logbuch, noch nichts. Also die Parkkoordinate, die kommt mir natürlich überaus komisch vor. Die sollte ich vielleicht nochmal überdenken. Die stimmt doch im Leben nicht. Da ist doch mit Sicherheit, ist mir da doch ein Fehler unterlaufen, Leute. Und da hat der Reviewer wieder nicht aufgepasst. Mann, Mann, Mann. Nee, da muss ich aber zu Hause nochmal dran. Ja, was ist das denn für eine Parkkoordinate? Das ist ja schlimm. Da muss ich mich ja beeilen, dass wir nach Hause kommen, weil die Parkkoordinate, die ist ja mitten in der Walachei. Die stimmt im Leben nicht. Die liegt mitten auf irgendeinem, wenn da einer hinfährt, da kann ja wer weiß, was passieren. Das ist aber schlimm. Könnt natürlich einen Log schreiben. Aber die Parkkoordinate ist, die ist doch, wieso ist denn die da? Stimmt doch im Leben nicht. Ich muss da einen Warnlog schreiben. Hier, GC, wer hätte es gedacht, bei OC, da geht ja keiner hin, aber der GC-FTF ist gefallen und es waren just die Owner, deren Cache ich vorgestern, gerade eben, wie auch immer, angeprangert habe. Ja, so kann es gehen, man trifft sie mal zweimal im Leben, aber so ist es, die Welt ist klein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und nun habe ich tatsächlich, Asche auf mein Haupt, wohl irgendeinen Zahlendreher in der Parkkoordinate. Die liegt jetzt oberhalb, mitten im Wald, an einem Waldweg, wo ich mit dem Auto, gut, mit einem meiner Autos käme ich da hin, aber mit einem normalen PKW würde ich da nicht hinfahren. Ich habe jetzt mal einen Log geschrieben, weil ich von hier aus die Sache nicht ändern kann. Möglicherweise könnte ich das, aber ich habe jetzt die richtigen Koordinaten noch nicht am Start. Muss ich zu Hause nachsehen. Ich hoffe, da fährt jetzt keiner hin. So dumm wird ja keiner sein bei einem möglichen Drive-In, aber hey, man weiß es nicht. Ja, das wäre ja blöd, wenn sich da noch einer festfährt. Da kann ich nur hoffen, dass er dann die Logs gelesen hat. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Wäre ja schön, wenn man über eine App mal eben im Listing was ändern könnte. Aber das kann ich ja wahrscheinlich dann nur von zu Hause über einen Browser. Und das ist mir hier bei der derzeitigen Datenverbindung am Arsch der Welt in Oberberg mit dem Handy und kleiner Schrift und den Möglichkeiten, die ich da habe, nicht möglich. So kann es gehen. Wenn da mal nichts passiert, aber echt ein Parkplatz mitten im Wald. Aber wie es so ist, dann auch noch irgendwie in der Nähe von einem Wald. Aber nee. Ich meine, ich kann jetzt nur hoffen, dass die Leute auf die Schilder achten, weil wenn da steht, Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art verboten, dass dann keiner meint, och, wenn der TJ schreibt, da kannst du parken, da fahre ich jetzt mal hin. Das erklärt jetzt vielleicht auch, warum mir die Parkkoordinate nicht angezeigt wurde auf dem kleinen Ausschnitt, die ich gesehen habe. Ich habe nur geguckt, oh ja, der Cache, der ist ja exakt da, wo er liegen soll. Das sieht auch im Kartenfenster so aus. Das sieht auch im Luftbild so aus. Das kannst du so mal lassen. Wer guckt da schon auf die Parkkoordinate? Ja, dumm gelaufen. War jetzt auch nur reiner Zufall, weil ich wissen wollte, ob der FTF schon gefallen ist. Hätte mich ja gewundert, wenn nicht. Aber weil ich dann überhaupt nichts gesehen habe an Caches, habe ich einfach einen Ausschnitt größer gemacht und dann habe ich immer noch nichts gesehen. Und dann fiel mir ein, ach so, du hast ja im Filter die eigenen ausgeblendet. Und als ich sie eingeblendet habe, sehe ich plötzlich den Parkplatz da mitten in der Walachei. Draufgeklickt, meiner, Glückwunsch. Ja, kommt davon, ne? Lange nichts gemacht. Aber das ist ja offensichtlich den Erstfindern auch nicht aufgefallen. Die haben wahrscheinlich auch direkt am Cache geparkt. So wegen FTF, wir haben ja keine Zeit. Und wenn ich mir jetzt noch einen Parkplatz suche, ist vielleicht der andere, der ein Drive-In draus macht, direkt da. Außerdem fährt da heute keiner. Das kannst du mal gut machen. Und theoretisch ist da ja auch eine Möglichkeit, das Auto an den Straßenrand zu setzen heute auch. Da haben die garantiert nicht auf den Parkplatz geguckt. wer sich nicht auskennt in den Gegenden, braucht auch keine Parkplatzregeln. Nee, wer sich auskennt, braucht dann nichts, das ist wohl wahr. Oder sie haben gesagt, ach, der, wenn wir jetzt noch was wegen einer Parkkoordinate schreiben, dann sieht das ja so aus, als wäre es die Retourkutsche für unsere Dose. Nee, da schreiben wir jetzt mal nix. Hätte ja auch sein können. Wie auch immer. Ich will aber nichts unterstellen. Wenn was zu sagen ist, dann sollte man es aber machen. Ich bin da nicht böse, weil hätte ich das mitgekriegt, bevor ich losgegangen wäre, dann hätte man die Kuh ja vielleicht vom Eis gekriegt. Aber ja, jetzt stehe ich da und bin, wie weit sind wir von zu Hause weg jetzt? Drei? Noch 3 Kilometer von zu Hause weg, also so lange wird es jetzt wohl noch dauern. Gut, mit dieser Bombenpeinlichkeit endet dieser Audioschnipsel hier von der Trasse. Und dann gucken wir mal, wie es zu Hause läuft. Und dann bleiben ja nur noch 2 Tage und dann ist das Jahr dann auch dadurch und diese Konserve zu Ende, die dann voraussichtlich am 01.01.2025 erscheint. Aber man weiß es nicht. Vielleicht geht die Welt unter. Vielleicht wird das Internetarchiv gehackt. Oder vielleicht fährt irgendein Schiff der Schattenflotte durch meine DSL-Leitung. Man weiß es nicht. Aber wir werden es erleben. Bis dahin. Silvester. Wir sind noch eine Runde spazieren gegangen. Standard. Naja, nicht ganz. Eigentlich eher vereinfacht. Wir wollten nicht durch den Schlamm. Sind dann nochmal an dem Cache, den ich besprochen hatte, vorbeigegangen, weil mittlerweile ist er ja gefunden worden und die Logs waren ein wenig kritisch. Aber jetzt, wo man sich ja ungefähr denken konnte, wo der Cache sein könnte und einige Finder sich über den Punkt ausgelassen hatte, dass man sich zuerst gar nicht traute zuzugreifen, kann man sich ungefähr vorstellen, um welche Art Cache es sich da handelt oder um welche Art Verpackung. Ich habe mir dann überlegt, einen Prokelstock mitzunehmen. Das ist ein alter Trekkingstock. Der ist leicht, den kann man gut mitschleppen und der eignet sich halt hervorragend zum in der Gegend rumstochern. Als wir oben ankamen, ich hatte auch den Rekorder dabei, aber habe vergessen, den anzumachen. Das wäre auch nicht spektakulär gewesen. Sah man eigentlich nichts, außer mittlerweile haben einige Leute dort, wie jedes Jahr, ihr Feuerwerk ausprobiert. Wahrscheinlich Jugendliche, dann lag da ein Glas. Man hatte sich auch an einen der Bäume erbrochen. Es war also ein recht unschönes Gesamtensemble. Zudem war das Blattwerk, was ja da noch überall liegt, gefroren. Also so einfach mit Prokeln ging es nicht. Dann waren da verschiedene Hundekotbeutel. Wir haben es dann gelassen. Also da, wo das Blattwerk unbeschädigt aussah, da konnte man dann halt mal ein bisschen mit dem Stock rumwühlen, aber es war halt nicht sehr erfolgreich. Insofern haben wir dann abgebrochen und sind nach Hause gegangen. Dort angekommen haben wir die Silvesterfeier vorbereitet. Auf Deutsch, wir haben Essen gemacht. Und im Anschluss daran haben wir uns nett zusammengesetzt. Ein Herz und eine Seele geguckt, Silvesterpunsch, wie sich das gehört. Und noch verschiedene andere Dinge. Nett geklönt, gegessen, getrunken. Und irgendwann war es dann soweit. Das neue Jahr stand vor der Tür. Stellte sich die Frage, wollen wir es reinlassen oder gehen wir lieber raus? Ich habe mich fürs Rausgehen entschieden. Der nachstehende Teil der Aufnahme ist laut, beschreibt das Feuerwerk. Das kann man hören, muss man aber nicht. Und danach kommt auch nicht mehr viel. Außer, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und bleibt mir gewogen. Das Übliche eben, der Standardabspann. Ja, also wer möchte, kann jetzt abschalten. Doch der eine, die andere Hardcore-Hörerin, interessiert es vielleicht doch, was meine ersten Gedanken zum neuen Jahr waren. Und die hört ihr jetzt. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, dir Neuer. Happy Birthday, du, ja, ich will rausgehen. Nee, ist schon an. Frohes neues Jahr! Ach nee, ist das schön. Prost. Hier, prostet schon. Ja. Ach, Prosti. Mensch, nee. Es ist neues Jahr. Die Welt geht unter. Ach, Wahnsinn. Es wird geschossen, es gibt keinen Morgen. Inversionswetterlage. Boah, das stinkt hier schon so kriminell. Hier geht's echt ab. Nebel. Feuerwerk. Wahnsinn. Hier liegen schon die Stöcke. Als gäb's kein Morgen. Leute, Leute, Leute. Deutschland ist reich, Deutschland hat Geld. Es ist der Wahnsinn. 2025. Überall liegt Holz auf der Straße, ein geiler Brennwert. Die Reste von denen, die schon abgebrannt sind. Es ist der Knaller. Man hört es, ne? Auf der Rheinstraße ist man reich. Wird jetzt umgenannt in Rheinstraße. Wir haben ja Batterien, bis der Arzt kommt. Und Feinstaub, das glaubt kein Mensch. Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Hier echt ein besseres Kriegsgebiet, Leute. Damals an der Front war es nicht so laut. Grabenkämpfe. Meine Fresse. Geht das hier ab? War Frau ist der Hammer wie damals in Ardennen. Fühlt ja tausend Wechsel oder so. Echt Milliarden Euro. Riechst du's? Riechst du's? Ja. Hier wird Geld verbrannt, bis der Arzt kommt. Wofür das, was die letzten Stunden schon hochgegangen ist und Tage? Wahnsinn, oder? Dass jetzt noch so viel nachkommt. Was die alle haben. Ja. Sind hier so 3 bis 5 Häuser im Weg. Wenn du mal guckst da hinten, ne? Mhm. Die ganzen Fenster sind erleuchtet und überall brennt es drüber. Aber man hört noch keinen Notarzt. Auch die Feuerwehr läuft noch nicht. Bam. Boom. Ja, der erste Holz. Also wie gesagt, Holz haben wir hier schon liegen. Kostenlose Grillanzünder. Was hast du denn jetzt? Den habe ich da hingeworfen. Der Christus rüberfährt. Das ist ja, die ersten haben ja schon vor 0 Uhr angefangen, aber die nächsten, die verstehen ja erst mit Latenz, dass das neue Jahr da ist. Ach, ist das schön. Das sind so Raketen, die sind ja noch brauchbar, ne? Einzelne. Aber diese Grabenkampfbatterien, die vermisse ich irgendwie. Hier ist nicht irgendwie so die Dinger, die hier so reihenweise so rot, rot, rot. Da hinten ist jetzt eine, guck. Die da hinten, die geht richtig ab. Ja, aber da kommen einfach nur so Einzelkugeln, ja, so in Masse Reihe, aber das ist ja scheiße. Das ist auch das ist so auch eine. Schöne, lächerlich. Es gibt hier richtig schönes Feuerwerk und es gibt diese, ich sag mal, diese Billigbatterien. 9 Schuss für 1,23 oder so. Ähnlich wie die da oben bei diesem Cash waren. Da waren ja auch diese Kleinkisten, ne, wo nichts rauskommt. Wenn du dann so eine Batterie hast, die so 3.500 Schuss. Holst du jetzt die Wunderkerzen oder was? Meine Fresse. Die Holder Wunderkerzen. Ich fass es nicht. Bestimmt. Oder so komisches Tischfeuerwerk. Das ist der Hammer. Wir haben jetzt solchen Nebel. Eben konnte ich noch einen Flieger sehen und eine Sekunde später war der weg. Entweder die haben den abgeschossen. Oder der Nebel wurde so dicht, dass man die Positionslichter nicht mehr sehen konnte. Das ist... Leute, Leute. ja, Augenzeugenberichte 2025. Deutschland ist reich. Wir haben Kohle ohne Ende. Aber wir können uns dieses Öffi-Ticket nicht mehr leisten. Ne. Es geht alles fürs Feuerwerk drauf. Schade, schade, schade. Was hast du denn da? Die muss ich reinstecken und ich denke, die sich die anzünden kann. Und dann geht. Bist du sicher, dass da unten nicht das... Das ist zum Reinstecken. Und da musst du hier oben reiben. Das ist doch so ein Reibeding. So ein Reibeding und reinstecken. Stimmt, ein Reibeding. Wo willst du das reinstecken? Ja, das ist die Frage. Ja, vielleicht im Dreck. Wenn man das schräg. Ja, ja, bestimmt. Ja, soll ich das mal probieren? Steck mal schräg rein. Ja, soll ich Frau hat einen Feuerwerkskörper, ist der Wahnsinn. Steck erst mal rein. Und dann zünd mal an. Aber vielleicht nicht, dass du direkt davor stehst, sondern daneben. Ich könnte natürlich jetzt so... Oh, es leuchtet. Warte, ich hab ein Foto. Es leuchtet. Es leuchtet. Video. Das ist wie so eine Wunderkerze mit... Gefährlich. Das ist wie so ein Tischfeuerwerk. Ja, oder? Das ist wie so eine... Wie so eine Britzelfackel. Hab ich doch geschenkt gekriegt hier. Wahnsinn. Da kommen... Das ist wie eine Wunderkerze auf Speed. Knaller. Es ist der Hammer. Toll. Und jetzt detoniert das Ding wie ein China-Böller D und du stehst direkt davor. Finde ich witzig. Nee, das war's. Ja. Knaller. Frau hat Feuerwerk gemacht. Geschenk gekriegt, hast du gesagt? Ja. Das ist mit einer von dem Silvesterlauf. Von dem Silvesterlauf. Hättest du dir den in den Po gesteckt, wärst du wahrscheinlich, hättest du eine bessere Pace gehabt. Nee, meine Wahnsinn. Hier läuft ein Ding, das ist der Hammer. Ah, Falkenhof ist wach. Ja. Auf, dass du nicht durch Hartplastikkappen fährst. Ne? Ja, scheiße für die Räder. Hier liegt schon was. Ich warte auch noch ein, zwei Minuten. Ja, besser ist, niemand will durch einen Grabenkamm fahren. Ein paar Leute sind gerade wach geworden. Da unten geht's gerade richtig ab. Falkenhof ist auch gerade wach. Da drüben ist gerade der Frontverlauf. Rheinstraße ist durch, wir haben nichts mehr, aber Falkenhof läuft jetzt. Oh. Der Kerl hat mir gerade ein Video geschickt, der ist ja in Köln auf dem Zylpi. Da wird jetzt so 10 nach, kommt wahrscheinlich noch der nächste Schub, da ist der Nachschub da. Wir haben schon viele nach. Ja, dann... Schmeiß das morgen weg, ne? Das jetzt nicht raus. Ja, lass das ruhig da liegen, das ist kein Akt. Stecken. Ja, auch das. Kein Problem. So, dann müssen wir mal gucken, dass die Leute hier bis übermorgen den ganzen Feinstaub weggeatmet haben. Bis morgen nicht. Ort fahren, ist viel schlimmer. Was man. Mach's gut. Sarah schreibt gerade, ich soll noch ein paar Minuten warten, weil die auf der Straße bei denen noch rum. Was im Moment ein bisschen problematisch ist, ich höre überhaupt keine Hunde. Sind die alle tot oder was? Gut, oder haben die alle Ohrenkorken oder so? In Köln auf dem Flughafen. So. Die alte Dame muss jetzt auch nicht mehr rauskommen. Ah, guck mal, da hinten hat eine Batterie gekauft. Da, jetzt geht's ab. Da so. Ah. Also ja, wenn du jetzt mal gucken, siehst du, was hier für Nebel ist? Ja, ja, das ist so krass. Das ist der Hammer. Das ist jetzt Feinstaub ohne Ende. Ja, ja. Die ganzen COPDler, die sitzen jetzt alle nur noch da und zünden da ihre Batterie. Ich wäre werde auf jeden Fall kreuzen und dann von unten anfahren. Ja, besser ist. Weil dann muss ich ja nur an drei Häusern vorbei. Da musst du nie an der Scheiße vorbei, ja. Richtig. Besser ist. Und Sarah meinte auch, ich soll bei denen auf dem Hof parken. Ja, aber die Front verschiebt sich nach Lindlar West. Wie gesagt, Rheinstraße ist leer geschossen. Ja, und da hinten ist natürlich noch, ne, hier unterhalb der Kirche und so, da geht's noch ab. Die Lindlarer Südgebiete. Die Volksfront hat noch Munition. Da geht los. Grabenkämpfe. Grabenkämpfe ohne Ende. Ah? Nachschubmangel. Ist ja auch kühl. Ohne Mampf kein Kampf. Die gehen jetzt erstmal alle essen. Und schütten sich noch einen auf Lampe. Ja, in Köln ist wahrscheinlich ohne Mampf. Ja. Massenanfall an Verletzten. Mal gespannt, ob mir gleich auf dem Weg der Engelskirchen-Ernte entgegenkommt oder so, oder der Lindlere. Ja, pass halt auf. Oder siehst du ja am blauen Licht. Es gibt ja kaum blaue Raketen, also wenn du blaues Licht siehst, ist ja meistens dann eher Rettungskraft. Ja, das sind alles Einzeltäter, die haben keine Batterien. Da oben ist eine, das ist eine Batterie, die da oben so vor sich hinrotzt, aber... An Tennisplätzen war ja auch nur so 9 Schuss oder 16 Schuss, so Billigdinger. 1,25 so für ja, ich will ja nichts sagen, aber damals beim Bund, also meine Haubitze hatte mehr Bums, ne? Wer dir immer Bumm gemacht hatte und du hattest keine Selektone drin, da war der Tag auch zu Ende fürs Trommelfell. Obwohl, das könnte sein, da hat an der Rheinstraße wieder einer mal was gefunden. Aber das ist nicht sehr steigfähig, ne? Das bleibt hinter Maus. Ja. Das ist nur so Wetterleuchten hinter der Frontlinie. Trauerspiel. Auch da, also das Video, was Kai geschickt hat, in Köln da, die Dinger sind maximal 10 Meter hoch, wenn überhaupt. Also das wäre schon gruselig gewesen, da zu stehen. Ja, doof ist, wenn du dann auf irgendeinem Hochhaus stehst, die Dinger, die detonieren dir auf Augenhöhe, ne? Das ist auch kacke. Und dann gibt's ja immer noch Leute, die lassen dann die Fenster auf und dann schießt dir irgendeiner so eine Rakete durch schräg stehende Fenster rein. Das ist auch blöd. Das ist dann auch kacke. Wohnungsbrand, Glückwunsch. Ja, man sollte nicht jedem besoffenen Honk irgendwelche Sprengkörper in die Hand geben, aber naja, so ist es halt, ne? Das muss nicht. Nee, weißt du ja als Rettungskraft. Du hast ja zum Glück keinen Dienst. Du musst ja jetzt nicht über Appelbeine und Appelfinger reden. Da hinten hat wieder einer eine Batterie. Lustig, guck, ne? Da hinten, da geht's jetzt ab. Das ist so Jugendherbergsniveau, ne? So fast. Ich fände das ja schon mal lustig, so ein Einsatz, wo sich einer einen Finger wegspringt. Aber das Ding ist halt, hier auf dem Land passiert das halt sehr selten. Ja, kannst du dich noch erinnern, damals... Kein Rettungsdienst. Damals, als... die hatten noch hier einmal fürs Feuerwerk, für das Schützenfest, hatten sie doch mal aufgebaut und irgendwann hörte ich dann nachmittags um 2 den Abschussknaller oder den Startknaller. Und da hat sich da einer einen Unterarm weggesprengt, oben auf der Wiese oberhalb vom... Das ist ein paar Jahre her. Das war in der Zeitung. Da hat sich echt einer von den professionellen Feuerwerkern den Unterarm weggesprengt. Das war nicht so prickelnd. Also da sind auch die Fachleute nicht vorgefeit. Die haben ja so kokosnussgrößte Dinger, die sie dann in irgendwelche Rohre stecken. Und das war dann leider... Da Bums. Da hinten hat auch wieder einer so ein lächerliches Ding. Guck. So ein 5-Meter-Spritzer vom Aldi. Ja, sorry, hätte jetzt auch Lidl sein können oder Norma, ich weiß es nicht. L'Oreal, ich mache hier keine Werbung im Podcast. Ich sage ja nur, was ich sehe. BB, Billigbatterie. Aber ich meine, so der Otto-Normalverbraucher, der darf ja auch kein vernünftiges Höhenfeuerwerk machen, weil richtiges Höhenfeuerwerk muss ja angemeldet sein wahrscheinlich. Hm. Damit dir da nicht der nächstbeste Privatflieger rein... Wäre ja schlimm, ne? So, Friedrich Merz im Privatflieger von Rakete außer Rheinstraße. Schade, schade, schade. Auf dem Weg ins Sauerland. Da, peinlich, ne? Nee, das geht nicht. War es eine Stinger? Nein, 2,25 Aldi. Die Commodore. Ja. Guck mal da, jetzt geht's da drüben ab. Borromeus. Das ist auch eine Art Batterie, aber die ist zwar teurer. Wobei, ja, die Steigfähigkeit ist da, ne? Wo die am Bierkasten bestückt. Man weiß es nicht. Aber die sind schon was höher. Tja. Britzel, Britzel. Es lässt nach. Ja, ich werde jetzt auch fahren. Der Krieg ist vorbei. Ja, frohes Neues, ne? Macht gut. Ja. Wie gesagt, fahr nicht durch Hartplastik, die Reifen sind teuer. Ich gehe anders. In dem Sinne. Lass dich nicht beschießen. Nee. Und wenn, schick Fotos. Bis denn. Ciao. Da Wahnsinn. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 210 vom 01.01.2025. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch ein gutes, möglichst sorgenfreies Jahr 2025. Bleibt gesund und mir gewogen.